Guten Morgen, guten Morgen und noch einmal guten Morgen. 3 months no life. 3 Monate lang kein Live. And I don't know if you missed it. Und ich weiß nicht, ob ihr es vermisst habt. I kind of missed it, but I kind of didn't. Ich habe es einerseits vermisst und andererseits nicht. Now we have a problem with YouTube. Wir haben gerade ein Problem mit YouTube. We're trying to resolve it. Und wir versuchen es zu lösen. So we have no idea if we can get onto YouTube today. Doch wissen wir nicht, ob YouTube heute noch funktionieren wird. But if we can all, we're gonna take it from Instagram and then we put it up on YouTube. Doch falls nicht, werden wir es später von Instagram auf YouTube speichern. Now, I'm sure you got the message. Ich bin sicher, dass ihr die Nachricht erhalten habt, that we changed the routine of our life. Dass wir den Ablauf unseres Lives geändert haben. Of course, there are moments where we will be traveling or be a DPS and we can't do live. Natürlich wird es immer noch Zeiten geben, in denen wir reisen oder beim IPS sind und deshalb keine Lives machen können. But in general, aber normalerweise our lives will be on Monday, on Wednesday and on Thursday. Werden unsere Lives am Montag, am Mittwoch und am Donnerstag sein. And I decided this in Europe together with my European team. They thought that would be a good idea. Ich habe das in Europa mit meinem europäischen Team entschieden. Sie dachten, es wäre eine gute Idee. So on Monday it'll always be the same. Question and answer with these two ladies. Am Montag wird also immer dasselbe sein. Fragen und Antworten mit diesen beiden Damen. Und vielleicht lassen sie mich auch ein paar Fragen beantworten. Wer weiß, wenn ich nett zu ihnen bin, vielleicht. And then on Tuesday, there will be no live. Am Dienstag wird kein Live sein. Am Mittwoch ein normales prophetisches Live mit Daniel und mir, wie wir das immer gemacht haben. Und am Donnerstag wird ein prophetisches Live mit Gracie und mir sein. Lasst mich euch erklären, wie das prophetische Live funktionieren wird. Gracie wird prophezeien und ich werde übersetzen. Das ist prophetisches Live. Wusstest du das, Gracie? Sie wusste es nicht. Sie ist prophetisch und sollte diese Dinge wissen. Okay, in ein paar Minuten werden wir auch in YouTube sein. Wir fangen an und gehen durch die Fragen. Ich habe sie bewusst noch gar nicht angeschaut. And, as always, Debbie can choose which one she answers. Und wie immer kann Debbie entscheiden, welche Fragen sie beantwortet. She doesn't want to, then I have to answer them. Wenn sie nicht will, muss ich sie beantworten. But I told Debbie, if she doesn't want to answer a question but share something from the heart of God, she can do that too. Doch ich habe Debbie gesagt, wenn sie eine Frage nicht beantworten will, aber etwas aus ihrem Herzen von Gott weitergeben will, kann sie das auch tun. We can break protocol. Wir können gegen die Richtlinie verstoßen. Let's start with the first one. Now, Gracie, do you want me to read them in Portuguese and you translate to English, or you read them in Portuguese and I translate to English? Okay, fangen wir mit der ersten Frage an. Gracie, soll ich sie auf Portugiesisch lesen und du übersetzt auf Englisch, oder willst du das Portugiesisch lesen und ich übersetze ins Deutsche? Ich lese das Portugiesische. Okay, hier ist die erste Frage. Wenn wir verantwortlich sind für das, was wir empfinden, aber nicht für das, was andere Menschen tun, warum müssen wir dann um Vergebung bitten? Why do we have to ask forgiveness? That's a very good question. Das ist eine sehr gute Frage. So look. Also schau. Forgiveness has to do with perception, not with real factual stuff. Vergebung hat mit Wahrnehmung zu tun, nicht mit echten Fakten. This is a very important truth to understand. Das ist eine sehr wichtige Wahrheit, die du verstehen musst. Einige Menschen tun sehr sündige Dinge, aber sie denken nicht, dass sie etwas falsch getan haben. Andere Personen machen nichts falsch, doch wieder andere denken, dass sie von ihnen schlecht behandelt wurden. So, if I didn't do anything wrong, wenn ich nichts falsch mache, feel that I've sinned against you, aber du empfindest, dass ich gegen dich gesündigt habe, I ask you to forgive me. Warum sollte ich dich dann um Vergebung bitten? I've done absolutely nothing wrong. Wenn ich absolut nichts falsch gemacht habe, I tell you why. Ich sage dir warum. Excuse Debbie, she has a little cough, she'll be fine. Bitte entschuldigt, Debbie, sie hat ein bisschen Husten, das wird schon wieder. She's a strong woman. Sie ist eine starke Frau. So look, also schau. Forgiveness is an act of grace. Vergebung ist ein Akt der Gnade. Forgiveness is not something anybody deserves. Vergebung ist nicht etwas, was jemand verdient. That's what you have to remember. Das musst du bedenken. You do not deserve forgiveness and God gave it to you freely. Du verdienst keine Vergebung. Gott hat sie dir freiwillig gegeben. In fact, the forgiveness that God gave you cost Jesus so much he had to die for it. In Wirklichkeit hat die Vergebung, die Gott dir gab, Jesus so viel gekostet, dass er dafür sterben musste. Once you understand that forgiveness is very costly, but it's an act of grace, it's freely given. Wenn du verstehst, dass Vergebung zwar sehr kostbar, aber ein Akt der Gnade ist, sie wurde umsonst gegeben. It's not anymore the question, why should I ask forgiveness if I didn't do anything wrong? It's their problem. Dann besteht die Frage nicht mehr, warum sollte ich um Vergebung bitten, wenn ich nichts falsch gemacht habe? Das ist deren Problem. No. Nein. That's not how love acts or how love thinks. So handelt Liebe nicht und so denkt Liebe nicht. Love says this. Liebe sagt dies. If the other person feels offended by me, wenn die andere Person sich von mir angegriffen fühlt, even I did nothing wrong, auch wenn ich nichts falsch gemacht habe, I want to help that other person by coming to peace in their own heart. So I ask them to forgive me. Möchte ich der anderen Person helfen, damit sie Frieden in ihrem Herzen findet, deshalb bitte ich sie um Vergebung. Do you understand? Hast du das verstanden? Because look what Jesus said. Schau, was Jesus sagte. Jesus said, if you are going and bring an offering, Jesus sagte, wenn du ein Opfer bringen willst, and your brother has sinned against you, that means you didn't do anything wrong. Und dein Bruder gegen dich gesündigt hat, das heißt, du hast nichts falsch gemacht. He said, leave the gift, go and first be reconciled. Dann lass die Gabe liegen und geh und versöhne dich zuerst. See, extravagant love never says who's right, who's wrong. Die Liebe sagt nie, wer recht hat und wer nicht. And radical love will also seek to be reconciled, always seek to be reconciled. Und radikale Liebe wird immer danach streben, versöhnt zu sein. And you can't be reconciled if you are not asking for forgiveness, even though you didn't do anything wrong. But in his perception, you did something wrong. Und du kannst nicht versöhnt sein, wenn du nicht um Vergebung bittest, weil du in seiner Wahrnehmung etwas falsch gemacht hast. All right, sir. Let's do another. Okay, machen wir die nächste Frage. Yeah, I have to choose one. Mm-hmm. Ryan, ich weiß, qual é aqui uma pergunta. Oh, okay. Aqui tem uma pergunta. It's in English. What is the difference between our ghost and the Holy Ghost? About which ghost is Galatians 5:22 talking? Was ist der Unterschied zwischen unserem Geist und dem Heiligen Geist? Über welchen Geist spricht Galater 5:22? Ich sitze jetzt mal hier und wir sehen, ob Debbie zurückkommt. Wenn sie zurückkommt, gehe ich wieder nach hinten. So, was ist der Unterschied zwischen dem Heiligen Geist und unserem Geist? In Galatians 5, it says, if you walk in the Spirit, but it also says, it actually starts the fruit of the Spirit. Und Galater 5 sagt, wenn du im Geist wandelst, doch es beginnt auch mit der Frucht des Geistes. So, the difference is very simple. The Holy Spirit is God. Your spirit is not God. Der Unterschied ist ganz einfach. Der Heilige Geist ist Gott. Dein Geist ist nicht Gott. So, the Holy Spirit has never been created. It existed from eternity. Der Heilige Geist wurde niemals erschaffen. Er existiert von Ewigkeit an. Your spirit has been created by God. Dein Geist wurde von Gott geschaffen. And in Galatians 5, verse 22, und in Galater 5, 22 he's talking about the Holy Spirit. Ist die Rede vom Heiligen Geist. Paulus spricht von der Frucht, die der Heilige Geist wachsen lässt. Du kannst keine Frucht wachsen lassen. Wenn du die Frucht der Liebe machen könntest, die in Galater 5, 22 Agape heißt, why you still need God to become a great loving person? Warum brauchst du dann noch Gott, um eine total liebende Person zu werden? You don't. Du bräuchtest ihn nicht. Aqui a tela não funciona, amiga. Tá preto, tudo preto. Sim, eu tô ajustando ainda, tá ajustando. Okay, I'm just saying, talking to myself about YouTube guys, don't worry. Okay. Vamos pra próxima. Quando ficaram sabendo que... You can read this one. Wann wusstet ihr, dass ihr nach Brasilien gehen sollt? Was war euer Gefühl? When you knew that you had to go to Brazil, what was your feeling? Debbie's feeling was, I've known it for many years. Debbie's Gefühl war, ich wusste das seit vielen Jahren. My feeling was, I don't remember my feeling. I just got up from my knees and said, okay, God, I'm going. Ich erinnere mich nicht mehr an mein Gefühl. Ich stand einfach von meinen Knien auf und sagte, okay, Gott, ich gehe. God says to do something, I don't really pay attention to my feelings. Wenn Gott sagt, dass ich etwas tun soll, achte ich nicht auf meine Gefühle. If I would pay attention to my feelings when God tells me to do something, I probably wouldn't have done 90% of the things I do. Wenn ich auf meine Gefühle achten würde, wenn Gott mir auftritt, etwas zu tun, hätte ich wahrscheinlich 90% der Dinge, die ich tue, nicht getan. Jesus didn't feel like going to the cross. Jesus fühlte sich nicht danach, ans Kreuz zu gehen. Unfortunately, Christians live too much controlled by feelings. Leider leben Christen zu sehr von Gefühlen kontrolliert. So God said to me, "Run and go to Brazil." I said, "Okay." Gott sagte zu mir, Reinhard, geh nach Brasilien. Und ich sagte, okay. Oh, Pastor, não sou seu Pastor. Seu Pastor é Jesus, gente. Oh, that's a good question. I think that a lot of people need to hear that. Das ist eine gute Frage. Ich denke, das müssen viele Personen hören. Der Pastor sagte zu meinem Mann, dass der Geist des Todes in unserer Familie ist. The spirit of death is in our family. Leute, how long do I have to tell you the same thing? Wie lange muss ich euch dasselbe sagen? Your pastor is a person that's called Jesus and he's not a human being. Euer Pastor ist eine Person, die Jesus heißt und er ist kein Mensch. How can any pastor say that to anybody? That's like declaring a curse. Wie kann irgendein Pastor so etwas zu jemandem sagen? Das ist so, als ob er einen Fluch ausspricht. Das macht keinen Sinn für mich. Even if the pastor should be a prophet and God showed him that there's a spirit of death, you know what he should do? He should take authority and set these people free, not release this curse. Selbst wenn der Pastor ein Prophet sein sollte und Gott ihm den Geist des Todes gezeigt hat, weißt du, was er tun sollte? Er sollte Autorität ausüben und diese Menschen freisetzen und nicht diesen Fluch freisetzen. But the problem is people are listening to other people instead of listening to Jesus. Aber das Problem ist, dass Menschen auf andere Menschen hören anstatt auf Jesus. So, the moment any human being says to anybody else there's a spirit of death over your family. In dem Moment, in dem irgendein menschliches Wesen zu dir sagt, oh, da ist ein Geist des Todes in deiner Familie. Close your heart. Verschließe dein Herz. Open your heart to what Jesus said. Jesus said there is blessing, there is life, there is victory. Öffne dein Herz für das, was Jesus sagte. Jesus sagte, es gibt Segen, es gibt Leben, es gibt Sieg. Jesus Christ. Lies, was laut Aussage der Bibel in deiner Familie ist, durch Jesus Christus. Why don't you pay attention to Jesus people? Warum achtet ihr nicht auf Jesus, Leute? Then you're not gonna be so stressed what other people say. Dann seid ihr nicht so gestresst wegen dem, was andere Menschen sagen. Wie können wir die materiellen Segnungen genießen, ohne Schuldgefühle wegen all der Not um uns herum zu haben? This is a very complicated question, really. Oh, sorry, I have to translate it. How can we enjoy the material blessings without feeling guilt about all the need around us? It's actually a complicated question. Das ist tatsächlich eine komplizierte Frage. But I choose to answer it because I like the person who asked it. Aber ich werde sie beantworten, weil ich die Person mag, die sie gestellt hat. But it's a tricky question because it needs hours of teaching. Doch es ist eine knifflige Frage, denn man müsste Stunden dazu lehren. The first question is, why do you feel guilt? Die erste Frage ist, warum hast du Schuldgefühle? Probably you feel guilt because of wrong things in your past that you've been taught that are very unbiblical. Wahrscheinlich hast du Schuldgefühle wegen falschen Dingen in deiner Vergangenheit, die dir gelehrt wurden und die sehr unbiblisch sind. That's probably one of the reasons. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe. You are responsible for the need of the world. Du weißt schon, du bist verantwortlich für die Nöte der Welt. But of course, the savior of the world is called Jesus. Doch selbstverständlich heißt der Retter der Welt Jesus. It's not us. Das sind nicht wir. And there is a wrong mentality. Dann gibt es eine falsche Mentalität. And this is the idea that a lot of Christians have. Und das ist die Vorstellung, die viele Christen haben. The lot of Christians have that if God prospers me and I enjoy his prosperity, now God has less. Viele Christen denken, wenn Gott mich erfolgreich macht und ich seinen Wohlstand genieße, hat nun jemand anderes weniger. Now, if God never has any less, doch wenn Gott niemals weniger hat, then God has enough for every single person to have a great life. Dann hat Gott genug für jede einzelne Person, damit sie ein großartiges Leben hat. So God wants me to enjoy life, but God never wants me to ignore the need of my brother. Gott möchte also, dass ich das Leben genieße, aber Gott will auch, dass ich niemals die Nöte meines Bruders ignoriere. And this is the important thing. Und das ist das Wichtige. So I cannot live together in a Christian community with brothers and sisters who have lack. While I enjoy prosperity. Ich kann also nicht in einer christlichen Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern zusammenleben, die Mangel haben, aber ich genieße den Wohlstand. But look what the Bible says. Schau, was die Bibel sagt. The early church, here's what they did. Die Urgemeinde tat Folgendes. They shared everything. Sie teilten alles. The apostles distributed everybody according to their need, not according to their want. Und die Apostel teilten allen gemäß ihres Bedarfs aus, nicht gemäß ihrer Wünsche. But then if you study the Bible carefully, you will understand that everybody also gave according to their ability. Doch wenn du die Bibel sorgfältig studierst, wirst du erkennen, dass jeder gemäß seinen Möglichkeiten gab. So look at the two things. Also achte auf diese beiden Dinge. People received according to the need, but people gave according to their ability. Die Leute erhielten, was sie brauchten, doch die Leute gaben auch nach ihren Möglichkeiten. There are a lot of people, and unfortunately, social government has messed this up really bad. Es gibt viele Personen und leider haben die sozialistischen Regierungen das wirklich sehr durcheinander gebracht. What did they do? Was haben sie getan? They taught people, open up your hand, hold up your hand, we will give you, you don't have to do anything for it. Sie lehrten die Leute, öffnet eure Hände, haltet eure Hände auf, wir werden euch geben, ihr müsst nichts dafür tun. But that's unbiblical. Aber das ist unbiblisch. Bible says, if you're not willing to work, you shall not eat. Die Bibel sagt, wenn du nicht arbeiten willst, sollst du nicht essen. So I'm radically generous. Ich bin radikal großzügig. Ich möchte alles, was ich habe, mit allen teilen, außer mit den faulen Menschen. Why? Warum? Because if I give people who are not willing to work, I'm a bad steward of the finances that God gave me. Denn wenn ich Menschen gebe, die nicht bereit sind zu arbeiten, bin ich ein schlechter Verwalter der Finanzen, die Gott mir gegeben hat. And I'm disobeying God, who said it should not happen. Und ich gehorche Gott nicht, der sagt, dass dies nicht passieren soll. But once you understand, aber wenn du verstehst, that God's heart cares for the poor around us, that's why I care too. Dass Gottes Herz für die Armen um uns herum schlägt, deshalb sorge ich mich ebenfalls um sie. And if you become a channel of God to the poor, und wenn du ein Kanal von Gott für die Armen wirst, and not the source, und nicht die Quelle, then there will always be enough for you to enjoy God's goodness and always be enough to give. Dann wird immer genug für dich da sein, um Gottes Güte zu genießen. Und es wird immer genug sein, um zu geben. Das hat Paulus den Leuten in 2. Korinther Kapitel 8 und Kapitel 9 gelehrt. Yeah, 2. Korinther 8 und 9. He said this. Er sagte Folgendes. He said, God makes his grace abound towards us. Gott gibt uns seine Gnade im Überfluss. Look at it. Schau dir das an. So that we always will have enough for all sufficiency. We always have plenty. Damit wir alle Zeit in allem alle Genüge haben, wir haben immer im Überfluss. And that we can be generous at every occasion. Und überreich sind zu jedem guten Werk. So enjoy the goodness of God. Also genieße die Güte Gottes. But never allow material things to grip your heart. Aber lass niemals zu, dass materielle Dinge dein Herz ergreifen. Okay. Okay. This is an interesting question. Das ist eine interessante Frage zum Thema Gastfreundschaft. Ich habe Schwierigkeiten, tatsächlich gastfreundlich zu sein. Mentality, I have difficulty to actually be hospitable. Well, then you sin. Tja, dann sündigst du. I really can't give any other answer. Ich kann dir wirklich keine andere Antwort geben. The Bible says it in the imperative as a commandment to be hospitable. So any Christian who is not hospitable is disobeying God. Die Bibel sagt im Imperativ, also Befehl, seid gastfreundlich. Das heißt, jeder, der nicht gastfreundlich ist, gehorcht Gott nicht. You simply have to say, God, I'm so sorry that I'm living in sin. Du musst also einfach zu Gott sagen, Gott, es tut mir so leid, dass ich in Sünde lebe. I will be a person who is hospitable. Ich werde eine Person sein, die gastfreundlich ist. Many times it wasn't easy for Debbie and me to be hospitable. Sehr oft war es für Debbie und mich nicht leid, gastfreundlich zu sein. It's a biblical commandment. Es ist ein biblischer Befehl. It's just like I'm saying, it's hard to love, therefore I'm not going to love. Das ist genauso wie wenn ich sage, es ist schwer zu lieben, deshalb werde ich nicht lieben. I'm really sorry, I can't give you a nicer answer, but it's a biblical commandment in the New Testament that we have to be hospitable. Sorry, ich kann dir keine nettere Antwort geben, doch das ist ein biblischer Befehl im Neuen Testament, dass wir gastfreundlich sein sollen. Okay. What's altruista? What's altruista? Selfless. Yeah. Selfless. Oh, that's a, look how cute she is. She graduated from our school. Oh, schau, wie süß sie ist. Sie ist eine Absolventin unserer Schule. Okay, let's answer her question. Okay, beantworten wir die Frage. Wie kann ich immer selbstloser sein? Ask another question. Und sie stellt auch eine andere Frage. Was ist der Unterschied zwischen sich beschränken und selbstlos sein? It's the same person. So how can I be every time more selfless? And what's the difference between put limits and to be selfless? Look. Schau. Jesus told us. Jesus sagte uns, dass wir unseren Gott lieben sollen aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit unserem ganzen Verstand. Und wir sollen unseren Nächsten wie uns selbst lieben. Das heißt, wenn du dich nicht selbst liebst, kannst du auch deinen Nächsten nicht lieben. Aber Jesus sprach nicht von Narzissmus. Because Jesus on the same hand taught that we have to die to ourselves. Denn Jesus lehrte gleichzeitig, dass wir uns selbst sterben müssen. So what does it mean? Do we have to love ourselves or do we have to die to ourselves? Was bedeutet das also? Müssen wir uns selbst lieben oder sollen wir uns selbst sterben? Well, both. Beides. Because there are two different words used in the Greek for life. Denn es gibt im Griechischen zwei verschiedene Begriffe für Leben. When Jesus said you have to hate your life, the Greek word is this natural, selfish life. Als Jesus sagte, ihr müsst euer Leben hassen, dann ist das griechische Wort dein natürliches, egoistisches Leben. That's the one you're supposed to hate. Dieses Leben sollst du hassen. But, aber, once you surrender to Jesus only, you can now serve people. Wenn du dich erst einmal Jesus ganz hingegeben hast, kannst du nun Menschen dienen. Without surrendering to their manipulation. Ohne sich ihren Manipulationen hinzugeben. And here is the important thing to understand, my dear friend. Und hier ist das Wichtige, das du verstehen musst, meine liebe Freundin. Because the moment people tell me, hey, you have to do this because you're a Christian, you can't be selfish. In dem Moment, in dem Menschen zu dir sagen, du musst das tun, weil du Christ bist, du darfst nicht egoistisch sein. I'm not following Jesus, I'm now being manipulated by people. Folge ich nicht mehr Jesus nach, ich werde nun von Menschen manipuliert. Doch in dem Moment, in dem Jesus zu dir sagt, hey, tu das für sie, selbst wenn es dich alles kostet, folgst du dadurch Jesus. Also frag immer Jesus, was möchtest du, dass ich in dieser Situation tue? Er wird dir beibringen, das Liebevollste zu tun. Okay, wir können das beantworten, wenn du das möchtest. Natürlich. Was ist ein ungleiches Joch zwischen einer Frau und einem Mann? Unequal yoke between a woman and a man. Well, actually, the Bible never talks about an unequal yoke between a woman and a man. Tja, in Wirklichkeit spricht die Bibel nie über ein ungleiches Joch zwischen Frau und Mann. It doesn't say that. Das steht nirgends. The Bible talks about being unequally yoked. Die Bibel spricht darüber, unter einem ungleichen Joch zu sein. Oh, du meine Güte, Jita ist hier. Jita, ich komme bald zu dir nach Hause. Schick mir eine Nachricht. Send me a message. Schick mir eine Nachricht. I'll come and stop by. Ich komme vorbei. You have to make my risotto. Aber du musst mir ein Risotto machen. The best one, you know? Es ist das Beste. Schau, die Bibel spricht nicht darüber, dass Mann und Frau unter einem ungleichen Joch sind. We should not be unequally yoked with people. Sie sagt, dass wir nicht unter einem fremden Joch mit Menschen sein sollen. What does that whole context actually mean? Doch wovon spricht der ganze Kontext eigentlich? Well, the Bible is saying that we who are the children of the light, we are not supposed to be in a yoke with the children of the darkness. Was die Bibel hier sagt, ist, dass wir, die Kinder des Lichts, nicht mit den Kindern der Finsternis unter einem Joch stehen sollen. That's what it means. Das bedeutet dies. So, whether I'm a man or I'm a woman, I'm not supposed to live in this intimate unity if they are not following Jesus. Das heißt, egal ob ich ein Mann oder eine Frau bin, ich sollte nicht in dieser intimen Vereinigung mit jemandem leben, wenn er nicht Jesus nachfolgt. Jesus and a woman doesn't follow Jesus, if I marry her, I'm unequally yoked. Wenn ich Jesus nachfolge und eine Frau heirate, die Jesus nicht nachfolgt, dann bin ich unter einem ungleichen Joch. Doch wenn ich Jesus folge und die Frau ebenfalls Jesus folgt, und wir genau das Gegenteil sind, nichts passt zusammen. Wie bei Debbie und mir. Jeder sagte, das ist ein ungleiches Joch. Nein, das ist kein ungleiches Joch. Ein ungleiches Joch spricht über Christen und Nichtchristen. Zum Beispiel, ich persönlich wäre sehr vorsichtig, mit wem ich in enger Intimität lebe. Jesus war ein Freund von allen, aber nicht alle lebten in Intimität mit ihm. Überleg dir das. Jesus hatte viele Nachfolger, aber nicht viele Jünger. Und das ist ein großer Unterschied. Und die Bibel spricht darüber sogar im Hinblick auf die Gemeinde. Die Bibel sagt, Menschen, die Teil der Gemeinde sind, aber in sexueller Unmoral leben und nicht davon umkehren, sollen nach draußen gestellt werden. Denn sie geben vor, Christen zu sein, doch in Wirklichkeit sind sie keine Nachfolger Jesu. So, if you want to understand what unequal yoke means in the ways that the apostle spoke. Doch wenn du verstehen möchtest, was ein ungleiches Joch in dem Sinn ist, von dem der Apostel sprach, musst du zuerst verstehen, was es bedeutet, unter einem Joch zu sein. See, they didn't have tractors then. Damals gab es noch keine Traktoren. So, how did they plow the field? Wie pflügten sie das Feld? How? Wie? Two oxen. Sie hatten zwei Ochsen. And they put this yoke over the ox, over the neck of the oxen. Und sie legten dieses Joch über den Nacken der Ochsen. So one over this ox and goes across, one over me. Eines über diesen Ochsen und das andere ging zu mir herüber. When it was unequally yoked, one was pulling this direction, the other pulling that direction. How can you plow a field like this? Wenn sie ungleich unterjocht waren, zog ein Ochs in eine Richtung und der andere in die andere Richtung. Wie konnte man so ein Feld pflügen? Do you know how many people said to me? Wisst ihr, wie viele Leute zu mir gesagt haben? I mean, many. Also wirklich viele. God told me that this partner is the person that I should marry. Gott hat mir gesagt, dass dieser Partner die Person ist, die ich heiraten soll. And then they said this. Und dann sagten sie, God told me that they will become Christians after we get married. Gott sagte mir, dass er oder sie Christen werden, nachdem wir verheiratet sind. In 42 years of serving Jesus, I never saw one case where that worked. Never one time. In 42 Jahren, in denen ich Jesus diene, sah ich nicht einen Fall, in dem das funktionierte. Nicht ein einziges Mal. Never. Niemals. The only thing I ever saw is either horrible suffering in the marriage. Das Einzige, was ich sah, war entweder ein schreckliches Leiden in der Ehe. Or the Christian walking away from Jesus Christ in the faith. Oder ein Christ, der in seinem Glauben von Jesus wegging. Because unequal yoke doesn't work. Denn ein ungleiches Joch funktioniert nicht. Let's find another one. Okay, finden wir noch eine Frage. You like that one? All right. Hört der Heilige Geist auf, mit mir zu sprechen, beziehungsweise wird er still, wenn ich seiner Stimme nicht gehorche? Und wie kann ich diese Kommunikation wiederherstellen? Does the Holy Spirit stop talking to me or be quiet when I do not obey his voice? And how can I re-establish this communication? Yes, he does. Ja, das tut er. You know, there's no proof in the Bible that you can grieve God. Weißt du, es gibt keinen Beweis in der Bibel, dass du Gott betrüben kannst. But you can grieve and deceive the Holy Spirit. Aber du kannst den Heiligen Geist betrüben. Es gibt eigentlich zwei Wörter, die gegen den Heiligen Geist verwendet werden. One of them is to grieve him. Das eine ist, ihn zu betrüben. The second one is to quench him. Das andere ist, ihn auszulöschen. These are the two words used. Das sind die zwei Begriffe, die verwendet werden. The Holy Spirit is very, very sensitive. Der Heilige Geist ist sehr, sehr sensibel. So if you ignore him, wenn du ihn ignorierst, If you don't truly desire him, wenn du dich nicht wirklich nach ihm sehnst, if you don't really walk in love towards everybody, wenn du nicht wirklich in Liebe gegen alle wandelst, the Holy Spirit will be grieved. Wird der Heilige Geist betrübt. Und wenn er betrübt ist, lebt er immer noch in dir, aber er wird sich zurückziehen. Think about it like this. Stell dir das so vor. If you're married, you will understand. Wenn du verheiratet bist, wirst du das verstehen. If you grieve your wife, wenn du deine Frau betrübst, she's not gonna divorce you, wird sie sich nicht scheiden lassen, but she's gonna withdraw yourself, even though living in the same house. Aber sie wird sich zurückziehen, selbst wenn ihr im selben Haus wohnt. That's awful. Das ist schrecklich. I don't like that. Ich mag das nicht. I try never to grieve Debbie. Ich versuche, Debbie nie zu betrüben. You know, sometimes, I mean, we don't fight anymore. Manchmal, naja, wir kämpfen nicht mehr. Aber früher taten wir das. I'll tell you honestly, when we had a fight, for me, I wish you would have packed a bag and left me, than remaining in the same house and withdrawing herself. Doch ich sage dir ehrlich, wenn wir einen Streit hatten, wünschte ich mir, sie würde lieber eine Tasche packen und mich verlassen, als im selben Haus zu bleiben und sich zurückzuziehen. You know, because the Holy Spirit, he will still live inside of you. You are the temple of the Holy Spirit. Der Heilige Geist wird immer noch in dir leben, denn du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Aber er zieht sich zurück, weil du dich entschieden hast, ihn zu betrüben. So how do we restore that? Wie stellen wir das nun wieder her? By honest and sincere repentance. Durch ehrliche und ernsthafte Umkehr. So you say, I'm so sorry, Holy Spirit, that I did this. Du sagst, es tut mir so leid, Heiliger Geist, dass ich das getan habe. And I will do the best that I can to honor you. Und ich will mein Bestes tun, um dich zu ehren. This is an interesting one. Look at this one. Das ist eine interessante Frage. Wie überwinden wir Schüchternheit? How do we overcome timidity? It's really not hard at all. Das ist nicht wirklich so schwer. Stop looking at yourself, who you are. Hör auf dich selbst zu schauen, wer du bist. And start to believe that who you are in Jesus Christ. Und fang an zu glauben, wer du in Jesus Christus bist. If you believe that you are in Christ and therefore you're a new creation. Wenn du glaubst, dass du in Christus bist und deshalb bist du eine neue Schöpfung, you cannot be timid. It's an impossibility. Dann kannst du nicht schüchtern sein, das ist unmöglich. Because the moment you still hold on to your timidity, denn in dem Moment, in dem du immer noch an deiner Schüchternheit festhältst, you're actually saying, Jesus, you are timid. Sagst du eigentlich, Jesus, du bist schüchtern. Because you are in him and he's in you. Denn du bist in ihm und er ist in dir. Ich sage jetzt etwas, das einige von euch vielleicht hören müssen. People who live with timidity, I believe, are very proud. Menschen, die in Schüchternheit leben, sind meiner Meinung nach sehr stolz. Why? Warum? I'm too shy. I'm afraid to speak. Why are you afraid to speak? Because you don't want to be embarrassed. See, that's pride. Ich bin zu schüchtern. Ich habe Angst zu sprechen. Warum hast du Angst zu sprechen? Weil es dir peinlich ist. Und das ist Stolz. Self-focusedness, selfishness and pride. Das ist Selbstzentriertheit, Egoismus und Stolz. Humble people don't care if they get embarrassed. Demütigen Menschen ist es egal, ob sie in Verlegenheit geraten. Humble people don't care what other people think about them. Demütigen Menschen ist es egal, was andere Menschen über sie denken. You know, that doesn't mean they go around offending, but they're free from the opinion of others. Das heißt nicht, sie gehen herum und beleidigen andere, doch sie sind frei von der Meinung von anderen. People are timid because they're not free from what other people think about them. Menschen sind schüchtern, weil sie nicht frei davon sind, was andere Menschen über sie denken. So, repent from your pride. Also, tu Buße für deinen Stolz. Meditate on who you are in Jesus Christ, not in your natural self. Meditiere darüber, wer du in Jesus Christus bist, nicht in deinem natürlichen Ich. Hör zu. Ich war früher so schüchtern, ich hatte Angst, zu Menschen zu reden. Jedes Mal, wenn ich predigen musste, hatte ich Durchfall, so viel Angst hatte ich. Bis ich erkannte, dass dies nichts anderes als Stolz ist. Also musste ich davon umkehren. Ich musste verstehen, dass es Jesus in mir ist, nicht ich in mir selbst. Look, I don't like to answer this question, but I will comment on it. Ich möchte diese Frage nicht beantworten, aber ich werde sie kommentieren. Mein Ehemann will in die Stadt ziehen wegen seiner Arbeit. Mein 14-jähriger Sohn will nicht gehen. Was soll ich tun? My husband wants to move the city. Okay, say it in English. I have to say it in English. Yeah, sorry. My husband wants to move the city because of his job. My 14-year-old son, he doesn't want to go. What do I do? Look, people. Schaut her, Leute. I cannot here on Instagram tell you how to fix your family problem. Ich kann euch hier auf Instagram nicht sagen, wie ihr eure Familienprobleme lösen sollt. There is no biblical answer to give you. Denn es gibt hier keine biblische Antwort. You two have to figure that out. Ihr beide müsst das klären. Now, you as a wife have to figure out, who is priority to your husband or your son? Du als Frau musst herausfinden, wer deine Priorität ist, dein Ehemann oder dein Sohn. So, it's something you have to figure out. Das musst du selbst klären. Ich werde nicht in deine Ehe eingreifen und dir sagen, was du tun sollst. Oh, how sweet. Wie süß. Okay, let's see what more we have. Opa. Looks like we're gonna do live without Debbie. She'll be here tomorrow. Schauen wir, was wir noch haben. Es sieht so aus, als ob wir das live ohne Debbie machen. In was werde ich besser nach der Hochzeit? In what did I get better after marriage? Is that the question? Yeah. Oh my God, in a million things. Oh, du meine Güte, in einer Million Dingen. Listen to me. Oh, yeah, also, I'm gonna give everybody who's not yet married an advice. Hör zu, ich gebe jedem, der nicht verheiratet ist, einen Rat. Don't marry the nice person that makes you happy. Heirate nicht die nette Person, die dich glücklich macht. That's terrible. Das ist schrecklich. Because you'll be happy, but you'll never change. Denn du bist glücklich, aber du wirst dich nie verändern. Do you hear me? Hörst du? Don't marry the nice person that makes you happy. Heirate nicht die nette Person, die dich glücklich macht. You're supposed to find your happiness in Jesus, not in the person who you marry. Du solltest dein Glück in Jesus finden, nicht in der Person, die du heiratest. I married Debbie because I knew with her I can fulfill God's purpose on earth. Ich habe Debbie geheiratet, weil ich wusste, dass ich mit ihr Gottes Bestimmung auf der Erde erfüllen kann. That was the only reason. Das war der einzige Grund. We did not fit together at all. Wir passten überhaupt nicht zusammen. Nothing was right. Everything was wrong in the natural. Nichts war richtig. Im Natürlichen war alles falsch. So what happened? Was passierte also? Because I made a choice that divorce will never be mentioned. Weil ich die Entscheidung getroffen habe, dass Scheidung nie erwähnt wird. And I'm und? Schau. In the beginning of my marriage, I asked God to change my wife. Am Anfang unserer Ehe bat ich Gott, meine Frau zu verändern. He rebuked me immediately. Und er tadelte mich sofort. She said to me, how can you be so proud? Er sagte zu mir, wie kannst du so stolz sein? And he said, never again talk to me like this about my daughter. Und er sagte zu mir, sprich nie wieder so mit mir über meine Tochter. He said, the prayer you need to pray is, Lord, change me and make me the husband I need to be. Er sagte, dein Gebet muss sich verändern in, Herr, ändere mich und mach mich zu dem Ehemann, der ich sein muss. In my life, everything changed after the marriage. In meinem Leben hat sich alles verändert, nachdem ich verheiratet war. Ich musste lernen, wie ich aufhöre, egoistisch zu sein. Ich musste lernen, dass meine Art nicht die richtige ist. Ich musste lernen, dass jemand anderes wichtiger ist als ich. Ich musste lernen, dass es verschiedene Meinungen gibt und dass nicht immer die eine richtig und die andere falsch ist. Es sind einfach verschiedene Meinungen. In meiner Ehe hat sich also vieles verändert, einfach weil ich eine Person geheiratet habe, die mir half, mich zu verändern. But of course, in the practically also many things change when you get married. Aber natürlich ändern sich auch praktisch viele Dinge, wenn du heiratest. You know, if I would be single today, wenn ich heute Single wäre, I would probably have one small room, one suitcase, hätte ich wahrscheinlich ein kleines Zimmer, einen kleinen Koffer and I'd be happy. Und ich wäre glücklich. I wouldn't live in a big house. Ich würde nicht in einem großen Haus leben. So everything changes. Alles verändert sich also. I as a person change because I surrender to the change that God will bring to me through marriage. Aber ich als Person verändere mich, weil ich gegenüber den Veränderungen kapituliere, die Gott durch die Ehe in mein Leben bringen will. Somebody is saying here, if we actually discipline our sons physically, the Bible says we should do this in Proverbs 29:17. Jemand fragt hier, ob wir unsere Söhne tatsächlich körperlich disziplinieren. Die Bibel sagt, wir sollen das tun in Sprüche 29:17. Also schau. I didn't do everything right as a father, and Debbie wasn't the perfect mother with our kids. Ich habe als Vater nicht alles richtig gemacht und Debbie war auch nicht die perfekte Mutter für unsere Kinder. So it's no good telling you what we did because we weren't the great parents. Deshalb bringt es nichts, wenn wir sagen, was wir getan haben, denn wir waren nicht die perfekten Eltern. A lot of things good and a lot of things bad in my life. Ich habe viele gute Dinge und viele schlechte Dinge in meinem Leben getan. And the same with my children. Und das gilt auch für meine Kinder. A lot of good stuff as a dad, but also a lot of bad stuff. Ich habe viele gute Dinge getan als Vater, aber auch viele schlechte Dinge. So you're not supposed to learn from me. Deshalb solltest du nicht von mir lernen. But it got, regarding this scripture, aber bezüglich dieser Schriftstelle I recommend anybody who is interested, empfehle ich jedem, den das interessiert, and you can send us a direct, und du kannst uns dazu eine Direktnachricht schicken. I have a close friend. Ich habe eine enge Freundin. She's a child psychologist. Sie ist Kinderpsychologin. She understands the new covenant. Sie versteht den neuen Bund. And she recorded a whole course about bringing up the children in the new covenant. Und sie hat einen ganzen Kurs darüber aufgenommen, wie man Kinder im neuen Bund erzieht. Und sie erklärt dort, dass dieser Bibelvers in Wirklichkeit nicht das bedeutet, was dort steht. Okay. Eu mando direct, que daí vai passar no Instagram. Karin vai passar. How sweet. Ich und meine Familie wollen gerne zu der Gemeinde gehören, in der du bist. Wie geht das? How sweet, but you know, the Bible says Jesus added to the church those who are saved. Wie süß, aber du weißt, die Bibel sagt, Jesus fügte zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wenn ich jeden einlade, der Gemeinde mit mir leben will, haben wir wieder eine Institution. Ich mache das nicht. Como se posicionar com irmãos que dão dinheiro para as pessoas aceitar? Okay, so we don't understand the whole question. Sorry. Desculpa, you have to, you have to write the actual words out to begin to understand what you're trying to say. Okay, diese Frage verstehen wir nicht. Du musst die Worte tatsächlich ausschreiben, damit wir verstehen, was du sagen willst. There's one for Debbie, who is not here now. Hopefully next week. Hier ist eine Frage für Debbie, die jetzt nicht da ist, hoffentlich aber nächste Woche. Sind Depressionen ein Mangel an Gott? Is depression a lack of God? Now, depression, doctors will tell you it can be a problem in the brain. Depressionen, die Ärzte werden dir sagen, dass es ein Problem des Gehirns sein kann. A mental problem. Ein mentales Problem. Now, I'm not a doctor, nor I'm a psychologist. Ich bin kein Arzt und kein Psychologe. But the Bible says, aber die Bibel sagt, that a heart that is sad, a heart that is fearful causes depression. Aber ein Herz, das traurig ist und ein Herz, das Angst hat, Depressionen verursacht. So I personally believe, deshalb glaube ich persönlich, that depression has to do with the heart. Dass Depressionen mit dem Herzen zu tun haben. If the heart is full of unbelief, self-focused, wenn das Herz voller Unglaube, Selbstzentriertheit, doesn't forgive, nicht vergebend, all die Arten, von denen Jesus gesagt hat, dass wir so nicht leben dürfen, then these things will cause depression. Dann verursachen diese Dinge Depressionen. You know, there is a guy, es gibt einen Mann, he had an incredible high success rate of setting people free from depression. Der eine unglaublich hohe Erfolgsquote darin hatte, Menschen von Depressionen freizusetzen. He was a psychologist. Und er war Psychologe. He refused to give prescription drugs to his patients. Er weigerte sich, seinen Patienten Medikamente zu verschreiben. And here's what he said. Und das ist, was er sagt. You find somebody who is in worse problem than you and every day for a few hours selflessly serve the person without getting anything. Finde ich jemanden, der schlimmere Probleme als du hast und dann diene dieser Person jeden Tag ein paar Stunden lang vollkommen selbstlos, ohne dass du etwas erhältst. Almost everybody got free from depression. Fast jeder wurde frei von Depressionen. Listen, the more I focus on myself, the more I get depressed. Hör zu, je mehr ich mich auf mich selbst fokussiere, desto depressiver werde ich ebenfalls. That's why I don't focus on myself. Deshalb fokussiere ich mich nicht auf mich. Focus on Jesus, I'm fine. Ich fokussiere mich auf Jesus und mir geht es gut. Oh, Kezia, look how cute. Kezia asked when we went to Europe if we had decided to live there again. Kezia fragt, als Debbie und ich nach Europa fuhren, hatten wir da die Sehnsucht, dort wieder zu leben? Kezia, we don't live by our desires. Kezia, wir leben nicht nach unseren Sehnsüchten. We live where Jesus tells us to live. Wir leben dort, wo Jesus uns hinführt. We didn't come to Brazil because it was our desire. Wir kamen nicht nach Brasilien, weil es unsere Sehnsucht war. Wie positioniert man sich gegenüber Brüdern, die Kontrolle über einen durch Geld ausüben? Ganz einfach. Don't let anybody control you because you follow Jesus. Lass dich von niemandem kontrollieren, weil du Jesus folgst. It's this simple. Es ist so einfach. Do you know, I tell you a practical example. Ich erzähle dir ein praktisches Beispiel. A person sent me a message, eine Person schickte mir eine Nachricht and wanted to send a lot of money, almost 1 million reais. Und wollte mir viel Geld schicken, fast 1 Million real. So that we can build an orphanage. Damit wir ein Waisenhaus bauen können. Doch sie wollte in den Bau und in den Betrieb des Waisenhauses einbezogen werden. Now think. Überleg mal. 1 million reais, that's a lot of money. 1 Million real, das ist sehr and viel Geld. Build a whole brand new orphanage. Für ein brandneues Waisenhaus. Do you know what I said to them? Weißt du, was ich zu ihm gesagt habe? Thank you, I don't want your money. Danke, ich möchte dein Geld nicht. I didn't even discuss anything. I said, thank you, no. Ich habe nicht einmal darüber diskutiert. Ich sagte, danke, nein. Why? Warum? If you want to give me money, you give it to me and take your hands off it. Wenn du mir Geld geben willst, dann gib es mir und lass es los. But if you want to control me and tell me what I have to do when you give me money, I don't want your money. Aber wenn du mich kontrollieren und zu mir sagen willst, was ich zu tun habe, wenn du mir Geld gibst, dann will ich dein Geld nicht. Don't let anybody do that to you. Also einfach, lass dir das von niemandem antun. Wow, that's a sad situation here. Wow, das ist eine traurige Situation. Wie hält man eine Ehe aufrecht, wenn der Ehemann nicht über das Problem sprechen will? How do you maintain a marriage when the husband doesn't want to talk about the problem? Unfortunately, most men don't like to talk about the problems. Leider wollen die meisten Männer nicht über das Problem sprechen. You know, a man can fall off his motorcycle, lay half dead on the road, and if you ask him how are you, he will say fine. Ein Mann kann von seinem Motorrad fallen und halb tot auf der Straße liegen und wenn du ihn fragst, wie geht's dir, wird er sagen, gut. Man is always fine. Männern geht es immer gut. Man doesn't have problems. That's a weakness. Männer haben keine Probleme, das ist eine Schwäche. So, I tell you what you as a wife can do in your marriage when the husband doesn't want to talk about his problems. Doch ich sage dir, was du als Ehefrau tun kannst, wenn der Mann nicht über seine Probleme sprechen will. Stop worrying about it. Hör auf, dir Sorgen darüber zu machen. Because you are worrying about the wrong thing. Denn du machst dir über die falschen Sachen Sorgen. You're trying to change your husband. Du versuchst deinen Ehemann zu ändern. To make marriage happy. Um die Ehe glücklich zu machen. If your happiness depends on your husband talking about the problem, you will never be happy. Wenn dein Glück davon abhängt, dass dein Ehemann über das Problem redet, dann wirst du niemals glücklich sein. Because there will always be something that your husband will do that you don't like. Denn es wird immer etwas geben, das dein Mann tut, das dir nicht gefällt. People, stop seeking happiness in each other. Leute, hört auf, Glück in dem anderen zu finden. You're just gonna be more hurt and more disappointed. Ihr werdet nur noch mehr verletzt und enttäuscht. I'm gonna give you a key. If you can grab it, it'll change you forever. Ich gebe dir einen Schlüssel. Wenn du ihn ergreifen kannst, wird er dich für immer verändern. Du bist so gesegnet, dass du einen Ehemann hast, der sich weigert, über sein Problem zu sprechen, über die du so gerne reden möchtest. Weißt du, warum du so gesegnet bist? Nun kannst du näher zu Jesus kommen als jemals zuvor. Und du kannst lernen, jemanden zu lieben, den du nicht magst. What a wonderful opportunity you have. Was für eine wunderbare Gelegenheit hast du hier? Guys, as long as you try to change the other people and make them do what we like, be happy, life will be miserable. Leute, solange ihr versucht, die andere Person zu verändern, damit sie das tut, was ihr wollt, damit ihr glücklich seid, wird euer Leben jämmerlich sein. You know, it's just never gonna be peace and joy in your life. Da wird niemals Friede und Freude in deinem Leben sein. He's your husband, love him. Er ist dein Ehemann, liebe ihn. Learn to love him. Lerne ihn zu lieben. Wenn er nicht über sein Problem sprechen will, will er nicht über sein Problem sprechen. Ja, es wäre schön, wenn man in einer Ehe über alles reden könnte, selbstverständlich. Aber wenn er es nicht will, dann lass ihn in Ruhe. How would you like him to manipulate you all day long to do what he wants you to do, but you don't like to do? Wie würde es dir gefallen, wenn er dich den ganzen Tag manipulieren würde, damit du das tust, was er will, aber du nicht? I'm sure there are things that you don't do that he wants you to do. Ich bin sicher, dass es Dinge gibt, die du nicht tust, obwohl er es will. Let's all learn to love people. Wir müssen alle lernen zu lieben, Leute. Ist es in Ordnung, wenn ich heiraten möchte, aber keine Kinder haben will? I hope that's okay. Oh, sorry. Is it okay that I want to marry but don't want to have children? I hope that's okay. Ich hoffe, das ist okay. No, my son is not. Denn falls nicht, ist mein Sohn nicht okay. Ah, sorry, I misunderstood the question. Totally misunderstood. Ah, sorry, ich habe die Frage vollkommen falsch verstanden. Ist es in Ordnung, wenn ich nicht heiraten will und auch keine Kinder haben möchte? It's not only okay. You're doing a great job, young lady. Das ist nicht nur okay, du leistest großartige Arbeit dadurch. Really good job. Ein ótimo trabalho. There are so few single people, especially single women. Es gibt so wenige Singles, besonders Frauen, who are enjoying their singleness and serving Jesus. Die ihr Single-Dasein genießen und Jesus dienen. Look what Paul says in 1 Corinthians 7. Schau, was Paulus in 1. Korinther 7 sagt. Wer nicht heiratet, ist in gewisser Weise besser als derjenige, der heiratet. Denn derjenige, der heiratet, sucht nach den Dingen, die seinem Ehepartner gefallen. Aber wer unverheiratet ist, sucht die Dinge, die dem Herrn gefallen. Sei glücklich. Lass dir von niemandem sagen, du musst einen Ehemann haben. Jesus be your husband, your bridegroom, your lover. Be happy. Lass Jesus dein Ehemann, dein Bräutigam, dein Liebhaber sein. Sei glücklich. You know, I said to God, I'm gonna stay single. Wisst ihr, ich habe zu Gott gesagt, ich bleibe Single. But he said, Debbie, I can fulfill my purpose, so I married her. Aber er sagte, mit Debbie kann ich meine Bestimmung erfüllen, deshalb habe ich sie geheiratet. If Debbie would go before me, I wouldn't even think the thought of marrying again. Falls Debbie vor mir geht, werde ich nicht einmal darüber nachdenken, wieder zu heiraten. Ich sage dir warum. Wenn ich nicht glücklich mit Jesus bin, werde ich auch mit keiner Frau auf der Welt glücklich sein. Ich applaudiere dir also. Ja, bleibe Single, wenn das dein Herzenswunsch ist. Diene Jesus. Gib alles in sein Reich hinein. Lebe nah an seinem Herzen. Serve people around you. Diene Menschen um dich herum. And spread the love of God wherever you go. Und verbreite die Liebe Gottes, wo immer du hingehst. I don't listen to religious people. Und hör nicht auf diese religiösen Leute. Ah, diese Fragen muss Debbie beantworten. I don't know what that means. Don't we know? Okay, I think we can answer that. Ich kann das beantworten. Glaubst du auch, dass ich und du prophetische Zeichen für das sind, was Gott in diesen Tagen tut? Do you also believe that I and you are prophetic signs to what God is doing these days? Look, I believe that we are supposed to be. Schau, ich glaube, dass wir das sein sollen. I'm not sure if you are. Ich bin nicht sicher, ob du das bist. I hope that I am. Ich hoffe, dass ich es bin. But I believe that every Christian is supposed to be a prophetic sign what God is doing in their generation. Aber ich glaube, dass jeder Christ ein prophetisches Zeichen sein sollte für das, was Gott in dieser Generation tut. We are the sons of God manifest on this earth. Denn wir sind die Söhne Gottes, die auf dieser Erde offenbar sind. As sons of God manifest on this earth, als Söhne Gottes, die auf dieser Erde offenbar sind, you're supposed to reflect God's heart, which is a prophetic statement. Sollten wir Gottes Herz widerspiegeln als eine prophetische Aussage. So yes, every Christian is supposed to be a prophetic sign that the whole world can look at and say, now I understand. Also ja, jeder Christ sollte ein prophetisches Zeichen sein, damit die ganze Welt es sieht und sagen kann, jetzt verstehe ich. I do agree. Damit stimme ich überein. Okay, guys, our life is over. Okay, Leute, unser Life ist vorbei. I believe next week Debbie will be here. Ich glaube, dass Debbie nächste Woche hier sein wird. Tomorrow no live. Morgen ist kein Live. Heute haben wir eine ganze Gruppe Zuschauer im Studio. Sie kamen alle wegen Debbie und Debbie ist nicht hier. Sie kommen nie, wenn ich hier bin. Aber ich bin auch glücklich, wenn ich hier alleine bin. Morgen ist also kein Live. Wednesday, Debbie will be. be here with me. Am Mittwoch wird Daniel hier mit mir sein. And then on Thursday, Gracie. Und dann am Donnerstag Gracie. Thank you guys. Danke, Leute. Thank you for the people who supported us with badges. Und danke an die Leute, die uns durch Badges unterstützt haben. See you guys. Wir sehen uns, Leute.